Zum 70. Gründungstag des Roten Kreuzes der DEV IRK gab es am 19. Oktober im Kulturhaus Cholima in Pyongyang ein Gedenktreffen. Die Mitglieder des Zentralvorstandes des Roten Kreuzes, die Mitarbeiter der zentralen und regionalen Rotkreuzgesellschaften, die freiwilligen Helfer, die Mitglieder des Roten Kreuzes der Jugendlichen und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang nahmen daran teil. Die Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und der Rotkreuzgesellschaften Dänemarks, Finnlands und Großbritanniens, die Diplomaten verschiedener Länder, die Vertreter der internationalen Organisationen in der DEVJK und die Mitglieder der Delegationen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in der DEVJK waren dazu eingeladen. Nach dem Treffen gab es eine Ansprache und wurden dann die Mitarbeiter, die freiwilligen Helfer und die Mitglieder des Roten Kreuzes, der Jugendlichen, die bei der Rotkreuzarbeit vorbildlich waren, vorgestellt. Die Teilnehmer sahen sich die Fotos und Bücher über die stolzvolle Geschichte und Tätigkeit des Roten Kreuzes der DEVIRK und eine Videoaufnahme mit dem Titel »Das Rote Kreuz der DEVIRK 1946 bis 2016« an. Auf dem Treffen gab es einen kleinen künstlerischen Auftritt der Mitglieder des Roten Kreuzes der Jugendlichen und der Schüler der Schule der Sehbehindertentätung. An diesem Tag gab der Zentralvorstand des Roten Kreuzes der DEVIRK zu Ehren seines 70. Gründungstages ein Essen.